für alle angehenden Psychologiestudenten, der Werbepsychologe. Okay, das nächste Stück. Achso, ja, wir sind also jetzt endgültig angekommen beim letzten Stück. Naja, ich meine, also ich meine, wenn ihr könnt euch nachher äußern, ich meine, wir sind hier in der Demokratie, wenn ihr noch wollt, dann wir noch spielen, dann spielen wir natürlich noch weiter. Ne? Also das nächste Stück heißt erstmal, beziehungsweise ist für diese Leute gemacht, die da immer an den Städten rumlaufen und dann da ihre Dosen auspacken und dann diese komischen Sprüche da auf die Wände schreiben. Also sowas, das geht doch einfach nicht. Da könnte doch einfach jeder kommen und diese grauen, schönen Betonmauern da jetzt also einfach ein bisschen Farbe reinbringen, ein bisschen Leben oder so. Also Mann, ey, das geht doch nicht. Müsst ihr doch verstehen. Der Traumsprayer.